passiert, diese Welt wird eins. Ob sie will oder nicht, sie wird jetzt vereint. Gegen Recht zu sein ist der letzte Schrei. Und die Hetzer schreien, lass das Hetzen sein. Ich bin endlich frei, hab kapiert, was gespielt wird. Wie meine Ethnie gezielt degradiert wird. Von diesem Staat, der auf Rentner pfeift. Und auch ich bin Dreck, der mein Tang ist frei. Sie brüllen Black for Life, hängt wie ein Wrestling-Fight. Wenn du nicht bist wie sie, bist du Menschenfeind. An dem Märchenverein tut mir schrecklich leid. American History X ist jetzt vorbei. Und wenn ich aufdecke, was unter dem Teppich haust, schreit die von Bilderbergern aufgekaufte Presse auf. Wer keinen Bock auf Multikulti, Kacke und Cut in Hart, dreht Next Damage auf. Geht ein Level rauf, kommt schon. Ihr könnt hier nicht sitzen und warten, kommt schon. In euch fließt Blut von Germanen, kommt schon. Alle Deutschen damals wie heute, kommt schon. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ihr könnt hier nicht sitzen und warten, kommt schon. In euch fließt Blut von Germanen, kommt schon. Alle Deutschen damals wie heute, kommt schon. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ich stell eins gleich klar, dass du's weißt. Deine AfD redet um den heißen Brei. Sie will's nicht erwähnen, da sie ja selber ein Teil ist. Good Cop, Bad Cop, derselbe Verein. Doch der wahre Feind ist der, der die ganze Story vorgibt. Nicht der Affe, der den Karren bis vor das Tor schiebt. Produzent in Hollywood, Facebook, Wall Street. Am Ende steht immer einer und kassiert den Profit. Einer, der das Mooslied gießt und ihn Abszess wachsen lässt. Leben kauft und sie in eine Aktie steckt. Dich lockt, ausnutzt, fickt und dich dann entlässt. Das ist die Lebensart, der du so viel Achtung schenkst. In einem Land, wo du für Arbeit bestraft wirst, du weniger wert bist als im Islam der Kafir. Jeder kennt die wahren Drahtzieher hier. Staatsdiener, Rabbiner aktivieren die Scharia. Also kommt schon, ihr könnt hier nicht sitzen und warten, kommt schon. In euch fließt Blut von Germanen, kommt schon. Alle Deutschen damals wie heute, kommt schon. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ihr könnt hier nicht sitzen und warten, kommt schon. In euch fließt Blut von Germanen, kommt schon. Alle Deutschen damals wie heute, kommt schon. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Sitzen und warten, kommt schon. In euch fließt Blut von Germanen, kommt schon. Alle Deutschen damals wie heute, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon.